6. Nina hat bald Geburtstag. Stimmt. Was schenken wir ihr? Ich habe gestern im Kaufhaus einen schönen Pullover gesehen. Ich weiß nicht. Wollte sie nicht ein neues Kleid haben? Nein, sie zieht doch fast nie Kleider an. Dann lieber einen Mantel für den Winterurlaub. Gute Idee.